Also nur eine andere Frage, ich bin nach wie vor an dich der Ansicht und Ihre Äußerungen haben hier mich jedenfalls vom Gegenteil mit Sicherheit nicht überzeugen können. Dass Sie mit der Tat in Verbindung stehen und der Ausfuhrertat sehr verdächtig sind. Nun, also, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Sie nicht der treibende Teil waren. Was heißt das jetzt wieder, der treibende Teil? Ich habe bei Gott nichts damit zu tun. Gar nichts. Nicht das Geringste. Aber auch nicht das Geringste. Haben Sie auch nicht mit dem Tippdiebstahl etwas zu tun? Nicht das Geringste. Ich werde doch einer Frau, ich bin doch so verrücklich und wohne zu dritt in einem Raum und nehme dann einem Menschen etwas weg. Der Schein müsste ja sofort auf mich fallen. So was gibt es doch nicht. Außerdem hat ich ein kleines Gepäckstück. So ein kleines Gepäckstück hatte ich bei mir. Dann wechseln Sie dann bezüglich des Kebs Ihre Einlassung, also Ihre Angaben. Sie haben am ersten Tag andere Angaben gemacht als am zweiten Tag. Ich habe mir das erstmal wieder ins Gedächtnis zurückrufen müssen. Also es war so überraschend und das ist ein Schock für mich gewesen, direkt diese Frage. Ich muss mich erst mal sammeln. Sehen Sie, heute Nacht ist mir Gott weiß was eingefallen. Wenn ich doch nur einen Stift hätte oder ein Stück Papier, dann könnte ich Gott weiß was sagen. So ist mir zum Beispiel das mit dem Zappen, mit dem Friseurbesuch eingefallen. Mir sind noch verschiedene Dinge auch von Frau Weigand eingefallen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie ein Blatt Papier und einen Bleistift haben. Ja. Und ich sage, mir dauert die Sachen auch, die fallen mir nachts dann ein. Ich bin kein Mensch, der... Tablette zur Verfügung stellen, Herr Schatz? Ach, das ist das von Sie sagen, ja. Ich würde sagen, so. Ja. Ich bin schon überzeugt, dass das hier keine Geheimschrift drauf ist. Nee, dann kann der. Es dauert ein bisschen lange, meistens einige Tage, ehe man, glaube ich, das bekommt. Und ja, kann der. So einige Tage. Meistens, nein, ich weiß nicht. Nein, gestern sage nur, wie man das bekommt. Was entsetzlich, ja, der hat mich nur angerührt. Ja. Der hat mich überhaupt nicht angerührt, als ich einmal Bitte gesagt habe. Er hat gesagt, wenn Sie mich überbrechen, bekomme ich eine Ordnungsstrafe. Er hat eine entsetzliche Anklageschrift verlesen, ganz laut. Und dann fragte er, Beschwerde einlegen, Haftbeschwerde. Ja, ich sage, das ist zweckmäßig, Sie sollen mir antworten. Ja. Ich sage, macht mein Anwalt wahrscheinlich. Machen Sie es. Du hast mich angefangen. Unmöglich, sage ich Ihnen. Ja, nun, ich habe es hier nicht gemacht. Unmöglich. Sie haben vorher angegeben, dass Ihre Mutter einen Nerzkragen hatte. Also einen Mantel mit Nerz. Hat Ihre Mutter mehrere Nerzkragen besessen? Nein. Nur einen Mantel mit einem Nerzkragen? Ja. Das hätte sie ja den nicht so gerne haben wollen, wenn sie schon einen gehabt hätte. Haben Sie neben diesem Nerz, von dem Sie angeben, ihn von Ihrer Mutter zu haben, auch noch weitere Pelze von Ihrer Mutter bekommen? Ja, eine Bisamstula, eine echte. Sehr Sie geben dann alles, eine Persianerjacke. Das ist alles. Ja. Sie haben Haar wieder vergessen. Sie haben vorher angegeben, dass Sie ein kleines Gepäck in Garmisch damals hatten. Ja, einen kleinen weißen Koffer für Silvia und mich. Nach den bisherigen Ermittlungen haben Sie Koffer bei sich gehabt. Einen weißen Koffer. Wie groß war dieser? Der steht unten, der gleiche Koffer. Ja, wie groß ist dieser? Ich habe den nicht gesehen. Also ungefähr 3 Meter, 3/4 Meter lang und etwa so 40 Zentimeter breit und wie hoch? Ja, normal. Also, etwa 12, 15 Zentimeter. Ja, so diese typische Kofferhöhe. Und was hatten Sie da alles dabei? Wie lange wollten Sie dort bleiben? 2 Tage. Hatten Sie da auch Kleidung dabei? Das kann sein, dass Silvia sich ein Kleid eingepackt hat und ich Pullover. Badesachen vor allen Dingen. Wir haben hier eine Pistole. Das war eine Pistole. Das ist Ihre? Ja. Aber eigentlich gefragt wird, das wäre die Ihre. Das ist ja klar, dass sie ist. Das müsste ihr sein. Der Kirschner hat angegeben, dass dieses schon dass dieses bei ihm, als er die Jacke bekommen hat, drin war. Nein, das schwarze. Das war so ganz ohne. Das war so weiß. Sie haben es zum Küchen gebracht, ohne dieses schwarze Wollfutter. Ja, ohne das schwarze Wollfutter. So ganz hell. Mit diesen hellen Ländern. Und das ist das hier, das Zürich. Das ist der Zürichhaft, das ohne das Stück. Ja, dieses ganze. Unten fehlt das Stück, da fehlt auch das Stück. Das ist ein Netz dazu gekommen. Und das ist die ursprüngliche Form, die... Nein. Das war vorher so groß und war gewölbt. So, mit ganz kleinen Schultern, so. So war das gewölbt, so, dass ein Kragen war. Hier so. Naja, also es hatte dann wieder Cape-artig. Nein, es war, nein, Cape nicht. Kragen. Der Kragen wird ja anders geschnitten. Und dieses Teil muss unbedingt, dieses Fell muss dazugekommen sein, dieses Fell. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen anders in der Färbung. Dieses Fell muss dazugekommen sein. Wann? Dieses. Dass meine Mutter es vergrößert hat. Es erschien mir jetzt so groß. Also das untere Fell muss dazugekommen sein, also so, dass es früher gerade verlief. Ja, das hat der Mann jetzt so, das hat er so gezogen und dann so anders gemacht. Das war, die Wölbung hatte das nicht. Also es war ursprünglich gerade. Das kann der Kirschner sagen. Es war ein Kragen, Herr Staatsanwalt. Es war ein Kragen. Ein Wulstkragen. Ja. Wie lange war das Kip damals, als Sie es von Ihrem, oder diese Stola damals, als Sie es von Ihrem Mann bekommen haben? Wie lang? Mhm. Als Sie sagen. Darf ich es mal umlegen? Pardon. Es geht bis hier. So rein. So hat meine Mutter das getragen. So. Und so. Das war also so viel kürzer. So viel. Jeweils 20 cm ungefähr. So viel. Oder 15 cm. Ich weiß nicht. Ja, so ungefähr. So, es war anders geschnitten. Es war ja hier auch höher. Hier war es höher, es war hier wulstig. Und dann wurde es ja auch kürzer dadurch. So war das. Und ich habe ihn gebeten, er möchte es gerade machen und in die Länge ziehen. Das hat er getan. Aber hat es doch dann nicht gerade? Ja, das. Ach so, als er den Wulst hat. Das hat er mir gesagt, ich wollte es ganz gerade haben. Hat er mir gesagt, das machte man immer so rein. Das würde so, es wäre hier ein größeres Fell, das hätte er dann auch in die Breite gezogen und in die Länge. Das wäre egal für das Fell. Das könnte man, die könnte man genauso dehnen, hat er mir erklärt damals, als ich das beanstandete. Ich das abholte, hat er mir gesagt, das könnte man auch so dehnen, dass das, aber das wäre die Linie, das wäre eben modisch. Nun, wir werden es noch weiter nachprüfen. Also Sie bleiben dabei, dass Sie seit Sommer 1954 nicht mehr im Besitz des Pelzes waren, den Sie von Ihrem Mann bekommen haben. Und seit dieser Zeit der Pelz für Ihre Frau Mutter in Bonn war. Wann haben Sie bei Ihrer Frau Mutter erstmals gesehen, dass der Pelz auf einen Mantel aufgenäht war? Weiß ich gar nicht, wann ich das gesehen habe. Ich kam im Winter eigentlich weniger häufig zu ihr. Ja, irgendwann im Winter mal, nicht? Ich rechne ja nur im Winter. Meine Mutter hatte so viele Kleidungsstücke. Und das hob sie im fremden Zimmer auf, in einem Schrank. Ist also Ihre ursprüngliche Angabe, dass es nur ein Kragen war, der wesentlich kürzer war, also nur so 3/4 Meter lang, die ist an sich nicht richtig. Beruht das auf einem Irrtum oder auf einer falschen Überlegung oder worauf führen Sie das zurück? Herr Staatsanwalt, es war ja ein Kragen. Nur die Länge kann ich aus dem Kopf nicht festlegen. Es war immer ein Kragen. Oder es muss einer irrsinnig kleinen Menschen gewesen sein. Haben Sie den 55 Kragen, groß, ja, haben Sie den Kragen jemals probiert, bevor Sie ihn Ihrer Frau Mutter sandten? Ja, ich habe ihn getragen. Wie weit ging er da rüber über die Schultern? So vielleicht. Also er ging nur? Bis zur Schulter. Er stand ja hier hoch. Es war ein unmodischer Kragen, wenn man ihn gar nicht mehr hat. So, man versinkt. Es war gar nicht zum einzelnen Tragen. Es war immer für einen Mantel gedacht. Oder eben für einen ganz kleinen Menschen, dem hätte man das auch so als Art Schalkragen. Ja, es ist doch anders, wenn Sie einen Nerzpelz bekommen, und Nerz ist allgemein nicht zu den Pelzen zu rechnen, die man völlig missachten kann, einen gewissen Wert stellen sie schon da, dann ist es doch allgemein üblich, dass man sich das ein bisschen anschaut. Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Denn so, wie Sie selbst sagen, dass Sie sparsam veranlagt sind, legen Sie auch sicherlich Wert darauf, den Wert zu kennen, den Sie besitzen. Haben Sie diesen Kragen genau untersucht, wie viele Fälle es waren? Nein. Na, gestern oder vorher? Kann ich mit Sicherheit nicht mehr sagen. Ich sagte, ich glaube, es seien 6. Aber jetzt, nachdem ich ihn wieder bekam, wieder nahm, also wirklich mir ihn dann ansah, da sah ich, dass es 6 waren. Aber ich glaube, dass er vergrößert worden ist, der Kragen von meiner Mutter, dass es vorher nur 5 war. Sie meinen also, früher noch weniger waren? Früher war ein Streifen weniger, ein Langerstreifen weniger, ein Fell weniger. Ihre Tochter hat nichts davon erzählt, dass der Kragen oder der Stola im Jahr 54 nach Bonn geschickt wurde, sondern gibt an, dass im Jahre 1957 die Stola im Kleiderschrank hing. Wo? Der Karbachstraße. Nein, da irrt sie aber ganz gewaltig. Das Mädchen ist ja nie zu Hause. Gibt sie an? Ja, das weiß das Mädchen bestimmt nicht. Die ist ja nie im Hause gewesen. Sie kommt ja auch nicht an meinen Kleiderschrank. Im Jahr 57 wurde eine Hausdurchsuchung bei Ihnen hier vorgenommen, wegen dieser Nerzstola oder Nerzkeb. Bitte, da hing keine drin. Also haben wir es schon. Er wurde nicht genau durchsucht, da war Ihre Tochter dabei. Wurde nicht genau durchsucht? Sagt Ihre Tochter. Ach, das ist ja, wir haben ja uns alles ausgekippt. Es war ja entsetzlich. Wir hatten noch einen Bekannten, wir saßen und tranken Kaffee und die haben den ganzen Inhalt der Schränke rausgeholt. Ihre Tochter war damals in Garmisch mit dabei? Ja, die war in Garmisch mit dabei. Die Möglichkeit, dass er als Mittäterin in Betracht kommt, ist ja gegeben. Wir entwenden keine Nerztola oder kein Nerzkeb verweigert hat. Die Umstände deuten darauf hin, dass Sie die Täterin sind. Herr Staatsanwalt, wieso deuten die darauf hin? Bloß weil ich in einem Zimmer mit Frau Weigand geschlafen habe, die sich nachts mit irgendwelchen Leuten rumtrieb. Nicht mit Herrn Thierauf. Mit Herrn Thierauf bis nachts um 2 und anschließend mit irgendwelchen anderen Leuten, was nicht nachgeprüft werden konnte. Ich kam vollkommen betrunken beiden Morgen, den Sonntagmorgen und Montagmorgen gegen 6 Uhr, vollkommen betrunken, wankend, laut lachend. Wie hieß das im Hotel oder Pension? Das war ein ganz einfaches Bauernhaus, mit den Leuten war sie sehr gut befreundet. Da wohnte sie immer und erzählte sie mir, da könnte sie alles tun, was sie wollte. Da könnte sie Männer mitbringen und das weiß ich. Und ich habe ja Frau Weigand dann überhaupt erst kennengelernt, das ist natürlich furchtbar. Ich kann das nicht mehr sagen, wie das Haus heißt, aber meine Tochter weiß das. Wahrscheinlich. Beschreibe ich mir das. Wie war damals im Haus Ihrer Mutter noch anwesend, außer Ihrer Frau Mutter, im Jahr 1957? Ja, und Dr. Wittig. Sonst niemand. War Ihre Frau Mutter damals... Eine Fürsorgerin wohnte oben noch, fällt mir ein. War Ihre Frau Mutter damals regelmäßig zu Hause? Nein, die macht Reisen. Ich bin schon mal auf Reise. Und sie macht jeden Tag ihre Ausflüge. Ich gehe ja auf Ausflüge. Hat Ihre Mutter die Bedingung gesetzt, dass sie irgendein Pfand für das Geld bekommt, das sie hergibt? Nein. Warum übergaben Sie ihr dann den Nerz? Weil es mir leid tat, dass meine Mutter immer wieder von Lothar Brühne ausgepulvert wurde. Hat Ihre Mutter tatsächlich Brühne Geld gegeben? Wiederholt, ja. Ging das Geld durch Ihre Hände oder unmittelbar in Ihren verstorbenen, geschiedenen Mann? Ja, sie schickte Geld, nicht? Und sie gab Geld. Wenn sie da war, gab es ihnen natürlich. Es war ja kein Geld im Hause oder konnte das Geld nicht halten. Was er verspielte es. Ja, hatte er dann die Möglichkeit, überhaupt einen Herz zu kaufen? Wie gewonnen sind zur Runde, Herr Staatsanwalt? Also es kam ihm nicht drauf an. Wenn er 5.000 Mark hatte, dann haut er sie auf den Kopf. Wie war ihm vollkommen egal. Es ist ein Zufall, also, dass etwas geblieben ist von den 5.000 Mark. Lieber hätte er sie vermutlich verspielt. Warum haben Sie dann ursprünglich angegeben, dass Nerzkip oder die Nerzstohler, so wie sie Kragen jetzt ist, oder Kragen, haben Sie nachträglich gesagt, hätte das gleiche Futter damals besessen, wie es heute hat? Die gleiche Farbe und das gleiche Material, Samt, habe ich hineingemacht. Und das haben Sie nicht gesagt am ersten Tag? Das gleiche, ich meinte das gleiche, das, ja, mein Gott, das gleiche Futter. Ich meine, Samt, das gleiche, wie es jetzt hat, Samt. Hat er den Nährstuhler nicht in der Zwischenzeit mal ein Seidenfutter? Nein. Nee? Nein. Und was sagen Sie dazu, dass es sich hier nicht um den Wildnerz handelt, den Sie angeben, sondern um den Zuchtnerz? Ja, dann ist das, dann hat mir Lothar Grüne damals was Falsches gesagt, Herr Staatsanwalt. Er sagte, es sei Nerz. Und dann fragte ich, oh, das scheint ja nur Wildnerz zu sein. Und dann sagte ich, glaube, es ist Wildnerz. Ja, es ist Wildnerz. Und dann fragte er noch, ist Wildnerz wertvoller als Zuchtnerz? Ich sage, ja. Ja, sagte, das ist natürlich Wildnerz. Ja, also wissen Sie mit Nerzen doch gut Bescheid. Ich weiß es ja. Also ich weiß es nicht. Farblich weiß ich es nur. Ich kann's mit, wenn hier ein Test gemacht wird, werde ich wahrscheinlich jämmerlich versagen. Nee, das wollen wir nicht. Bitte? Das wollen wir nicht machen, das kommt so nicht. Ja, dann wollen wir die heutige Vernehmung abbrechen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir heute Nachmittag nochmal vernommen werden. Ich weiß es aber nicht genau, aber nicht von mir, sondern durch den Ermittlungsrichter. Dann muss ich die Akten zwecks der Haftbeschwerde weitergeben. Und muss ich hier bleiben? Ja. Warum denn, Herr Staatsanwalt? Ja, Verdachtsgründe sind keineswegs erschüttert. Ach, das kann doch nicht sein, dass man mich mit diesen Sachen, Morden in Verbindung bringt. Also, darf ich mal sagen, ich halte es im Augenblick, diesen Zeitpunkt, für verfrüht, die Haftbeschwerde. Ich sagte Ihnen schon, ich war, aufgrund meiner Erfahrung wäre es viel besser gewesen. Wir hätten an sich keine Haftbeschwerde eingelegt, sondern den Antrag gestellt, dann Haftprüfungstermin mündlichen. Denn der Richter kann ja auch schon mal, solange diese Ihre Vernehmung und so weiter nicht vorliegt, die weiteren Beweise, die in der Zwischenzeit erhoben werden. Ist das dieser böse Richter, der gestern da war? Der Haftprüfungstermin ist das nicht von Herrn Miros durchgeführt. Ja. Sondern von Herrn Siegel, der den Haftbefehl erlassen hat. Also, Frau, nach meiner Erfahrung halte ich es, wenn ich das sagen darf, Herr Staatsanwalt, nicht. Ich halte es für besser. Wir besprechen mir von der Haftbeschwerde im augenblicklichen Zeitpunkt nicht, ich sage es Ihnen offen. So bedauern Sie es, Herr Frau, dass Sie an sich noch bleiben müssen da. Ja, wie lange dauert das denn? Aber, Frau, ist es besser, glauben Sie mir, wenn zunächst einmal die Vernehmung abgeschlossen sind, Ihre Vernehmung und dann auch die Zeugenvernehmung, weil ich dann das Gericht nicht mehr ein Bild machen kann und dann, habe ich Ihnen ja gestern vorgeschlagen, werden wir den Antrag stellen, mündlichen Haftprüfungstermin, über den, wie ich eben höre, nicht wahr, dann Herr Amtsgerichtsrat Dr. Siegel, also Ermittlungsrichter. Ja. Ich halte das für besser, Herr Dr. Siegel. Jetzt habe ich noch etwas zu sagen. Vor 8 Tagen hat sich bei mir ein Mann gemeldet, der bei der Ausstellung arbeitete, Bauen und Wohnen. Das ist ein Mann, den Dr. Braun in Lorettemar kennengelernt hatte und er brachte ihn mit oben auf diese Finca Caravana. Und dieser Mann erzählte dann über Dr. Braun, brachte mir einiges in Erinnerung, unter anderem, dass er mich damals kennengelernt hätte, so furchtbar aufgeregt, weil Dr. Braun eine Pistole gehabt hätte. Und er kam herauf mit einem Kriminalbeamten oder mit einem Polizisten, der auch in Calella lebte, zur Erholung. Und nicht, ja. In Calella, das ist ein Ort nebenan. Und dass ich kann mich nur flüchtig erinnern, dass ich die beiden Herren gebeten hätte, doch zu versuchen, dass dem Dr. Braun die Pistole abgenommen worden wäre. Dann wäre er in den Wald gegangen mit diesem Polizeibeamten und hätte die Pistole leer geschossen. Ich erinnere mich jetzt daran. Und dass ich dann diese ganze Munition versteckt hätte. Sie haben mich gestern gefragt, ob Dr. Braun eine Pistole in Spanien gehabt hätte. Diese Pistole, die er in Spanien hat, die scheint, diese Tränen oder wie das heißt, mit dem Schmierzeug, was da vorne rauskommt, die habe ich mit ihm zusammen gekauft. Das ist aber eine andere Waffe als die Waffe, die Braun an der Costa Brava hatte, die von Herrn. Ich kann den Mann benennen und der hat mir die Visitenkarte gegeben und die hat meine Tochter. Der Mann heißt Helmut Frick aus Stuttgart. Und die nähere Anschrift? Ja, das hat meine Tochter. Ich weiß nicht mehr, Weil im Dorf heißt, glaube ich, Stuttgart Weil im Dorf, glaube ich, heißt dieser Vorort. Ich habe mir das nur gemerkt, weil er so. Und noch etwas anderes ist mir heute Nacht eingefallen, dass ich mal mit Oberst Jeckel, das ist ein Bekannter von mir, und Dr. Braun im Café am Lehnbachplatz, wie heißt das, wo Justizgebäude, wo wir die größte vorsehen, wie heißt dieses Café? Parterre und erste Etage. Justizpalast mit den Brüsten. Ich weiß auch nicht. Also, rechts, ja, ist dieses große Café. Da habe ich mit Oberst Jeckel und Braun gesessen und da kam ein Freund von Oberst Jeckel an den Tisch. Das ist ein Kriminalbeamter, der hier im Hause arbeitet. Ein kurzer Name mit U, fällt mir vielleicht ein. Und dem hat Dr. Braun erzählt, dass er eine Waffe verloren hätte auf einer Wanderung in den Pöckinger Wäldern. Wenn ich mich nicht ganz wann hat Braun dies erzählt? Das hat Braun im vorigen Frühjahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie ich so diese furchtbare Kopfgeschichte hatte und fiebernd immer bei Braun dabei saß, ob ich den Nachmittags gängen oder vom Arzt kam und er um die Mittasse Kaffee trinken wollte, habe ich das nur so mitgehört. Und da war ich ganz erstaunt, weil er mir davon nichts erzählt hat. Und dann sagte ich, das muss man der Polizei melden, mit dem Fundbüro und was weiß ich nicht wahr. Und dieser Kriminalbeamte riet ihm auch dringend dazu. Vielleicht kann man den Kriminalbeamten befragen. Den habe ich wieder getroffen, als ich die Anzeige mit Frau Gasser machte, mit der Uhr. Sitzt im Nebenraum, hier im Hause, sitzt im Nebenraum ein Herr, der mich dauernd anguckt und ich schaue ihn an. Plötzlich stand er auf und sagte, wir kennen uns doch durch Oberst Jeckel. Dieser Mann, der Name heißt mit U, also der sitzt in den Räumen, wo man eine Anzeige gegen Diebstahl macht. Hier im Hause. Also im Frühjahr des vergangenen Jahres hat der Braun diesem erzählt, dass er eine Pistole verloren hat. Ja, in den Pöckinger Wäldern. Das habe ich gehört, wie er dem das plötzlich erzählt. Das war für mich ganz verblüffend. Aber Herr Dr. Braun war ein Mensch, der plötzlich etwas erzählte und dem anderen wieder das nicht erzählte. Also ist es so, dass er zwei Pistolen wohl hatte? Wussten Sie das? Ja, ich weiß, dass Frau Klo eine hatte, hat er mir gesagt. Frau Klo hatte eine. Klo. Dann war eine Pistole in der Lindwurmstraße, in der Schreibtischschublade. Die hatte sich damals gekauft aus Furcht vor Feser. Das weiß ich haargenau, das kann auch Frau Meier bestätigen. Frau Meier ging dann in Urlaub, er hatte Feser kennengelernt und er hatte furchtbare Angst, dass Feser ihm was tun würde. Deswegen hatte er sich eine Pistole gekauft. Ausdrücklich aus dem Grunde, das kann Frau Meier bestätigen. Die hat er in die Schreibtischschublade gelegt, hat er mir erzählt. Die hat er immer greifbar. Frau Meier war an der See mit Herrn Vogel. Zu der Zeit. Und in Spanien muss auch eine Pistole noch gewesen sein. Ja. Das hat mir dieser Herr Frick erzählt gestern. Und wer hat diese Pistole in Spanien? Das weiß ich nicht, wo die verblieben ist. Der sagt, ich weiß noch genau, was sie eine Angst hatten vor dem Dr. Braun, dass der wie wild immer fuchtelte, rumfuchtelte und so. Der hat mir das alles wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Er hatte diese beiden Menschen irgendwo aufgetan, wie er immer alle möglichen Leute einsammelte und die dann mit raufbrachte in seinen Wagen. Also jedenfalls ging im Frühjahr 1960 eine Pistole ab. Ja, ging eine Pistole ab. Das könnte dieser Herr aus dem Hause bestätigen, in dem Raum, wo man eine Diebstahlsanzeige gegen eine Frau Gasser macht. Ich weiß ja nicht, welcher Raum das ist. Vielleicht ist das irgendwie aufschlussreich. Das ist echt nicht bedeutungslos, das ist ganz klar. Ich will alles tun, um zu helfen, wirklich. Ich zerbreche mir den Kopf. Lebte meine Mutter, wäre es wahrscheinlich alles viel einfacher. Ja, ist ja manches einfacher, wenn manche nicht leben würden. Ja. Und wenn wir jetzt nicht 1961, sondern 1960 schreiben werden? Ja. Längere Zeit ist das schwierig. Also, wichtig ist es vor allen Dingen nicht mal, dass Braun tatsächlich eine Pistole gesucht hat. Und vielleicht fällt Ihnen noch etwas dazu ein. Wussten Sie das schon? Eine Pistole ging ab. Das wussten Sie schon? Eine Pistole ging ab. Wusste das noch jemand? Bitte? Wusste das noch jemand? Dass eine Pistole ab? Ja. Ja. Eine Pistole geht ab, sie ging also ab. Nun also ist sie verloren gegangen, oder wie? Ja, also jedenfalls verloren gegangen. Jedenfalls ging eine Pistole zu dieser Zeit ab. Nun, also vielleicht fällt Ihnen noch Näheres ein bezüglich dieser Pistole, die abging. Leider nichts. Und wenn ich das nicht so vage gehört hätte und ihm auch geraten hätte, er sollte das doch anzeigen. Ich weiß nicht, ob die nachher wiedergekommen oder wiedergefunden hat oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Dann kam mir auch die Reise nach Bonn dazwischen und es war also unmittelbar vorher, dass ich gar nicht mehr danach gefragt habe. Muss unmittelbar vorher gewesen sein. Jedenfalls war ich krank. Also das geht ja aus dem Tagebuch, dass ich 14 Tage vorher, 3 Wochen vorher schon sehr krank war. Sehr krank. Haben Sie irgendwelche Verdachtsgründe, wer die Pistole irgendwann später gehabt haben können? Nein, gar nicht. Herr Dr. Braun hatte ja immer eine Pistole bei sich. Und die trug er in der hinteren Tasche, auch auf seinen Spaziergängen. Wir haben ihn mal getroffen, als ich mit dem Sohn Günther einen Ausflug machte und mit der Silvia. Da haben wir ihn mal oben in den Pöckinger Wäldern auf der Olympiastraße getroffen. Und da haben wir ihn dann kontrolliert. Meine Tochter hat ihn kontrolliert, ob er tatsächlich wieder seine Pistole bei sich hatte. Ja, die hatte er dann unten in der Tasche. Und dann einige Zeit später hatte er sie dann verloren, wie ich dann Zeuge dieser Unterhaltung wurde. Sie haben mir vorgestern erklärt, dass Sie ab und zu gesehen haben, dass Braun eine Pistole bei sich hatte. War diese Pistole in einem Futteral, also Etui, Pistolentasche? Also gesehen habe ich das nicht, Herr Staatsanwalt. Ich wusste nur, dass er sie bei sich trug. Und mir war das so unangenehm, dass er immer diese Pistole rechts bei sich trug. Und wenn ich dann rechts von ihm saß, dann ich weiß es nicht. Ich wollte, dass er sie wegtat. Er legte sie dann vorne in den Wagen, veranlasste ihn jeweils anzuschließen, sich doch zu distanzieren lassen. Nun, als ich Sie haben vorgestern mir erklärt, dass Sie veranlasst haben, dass Sie die Pistole in das Handschuhfach legen. In das Handschuhfach vorne Schlüssel. Aber wenn er es also in das Handschuhfach legt, dann müssen Sie es doch auch sehen. Da war kein Futteral, glaube ich, nicht drin. Und? Das. Das wäre mir aufgefallen, das Futteral. Also Sie haben die Pistole als solche dann gesehen, als es reingelegt. Ja, so schnell, so also in der Hand hat es. Das ist mir widerlich, so eine Waffe. Ich finde es grausam. Ich habe keine Beziehung zu so etwas. Dann legt das hinein. Ich sagte dann immer, ich wäre dämlich wahrscheinlich. Und bei welchen Gelegenheiten hatte sie in das Handschuhfach gelegt? Er hatte sie immer bei sich. Und wenn er denn an der Kaulbachstraße hielt, vor dem Hause, und ich einstieg, nicht wahr, und er umständlich umstieg, und dann habe ich schon mal gesagt, nicht jedes Mal kontrolliert, habe ich gesagt, wieder ist das Schießeisen da oder ist nicht da, oder wie, muss ich für meine Beine fürchten, weil ich immer dachte, das geht mal ein Schuss ab, oder wie, trifft mir dann in die Wade. Ja, also immer wenn Sie in den Wagen einstiegen, hat er dann die Pistole ins Handschuhfach gelegt, oder wie? Ja, also oft. Er trug sie immer bei sich. Wissen Sie, dass er sie dann immer bei sich trug? Weil er mir das sagte. Er sagt es allen Leuten. Er hatte immer eine Pistole bei sich. Und vorher sagten Sie, er gab an, dass er die Pistole in den Wäldern von Pücking verloren hat. Hat er gesagt, ja. Er hat das sogar sehr präzise ausgedrückt. Also er hätte sie verloren bei irgendeiner Situation, hätte er sie verloren. Ja, und wie hat er sich da präzise ausgedrückt? Also seines Leibes Notdurft verrichtete, da hat er sie verloren. So glaubte er. So nahm er an. Und er konnte sich auch erinnern, glaube ich, und was weiß ich, was er dazu gesagt hätte. Und er hätte mir wiedergefunden und was weiß ich. Ich müsste so gewesen sein, meinte er. Also hätte sie dann nicht mehr wiedergefunden? Nein, er hat sie dann gesucht, er hat sie vermisst. Hat sie nicht wiedergefunden. Also da unmittelbar, aber sie später. Ob sich das alles eingebildet hat, ob er sie im Hause wiedergefunden hat, das weiß ich ja nicht. Ich hatte ihm den Rat erteilt, er sollte doch, mich würde sowas nicht wohnen, ich würde sowas anzeigen, wohnen lassen, er sollte doch das Haus auf den Kopf stellen. Wie hat er seine Anzeige erstattet? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich war so krank, also ich habe auch dann das. Und um welche Zeit war es eigentlich vor? Während meiner Krankheit kann ich mich erinnern. Ich weiß, dass ich da oben saß und dass ich furchtbar froh und sehr krank war. Es muss also unmittelbar, vielleicht 14 Tage, 3 Wochen vor meiner Abreise nach Bonn gewesen sein, als er davon erzählte. Das weiß aber besser dieser Herr Kriminalbeamte im Hause. Woher kannte er diesen Kriminalbeamten? Oberst Jeckel. Ist ein guter Bekannter von mir und von Dr. Braun auch. Und der hat einen Stammtisch Samstag, der hat einen Stammtisch um 5 Uhr jeden Nachmittag. Da kommt auch dieser Kriminalbeamte dahin. Der sitzt jeden Nachmittag um 5 Uhr dort in diesem Café, wie heißt das denn? Lebenbach-Café, wie heißt das denn? Ich weiß nicht. In dem Justizpalast. Und das ist Kassel. Das ist Kassel. Ja, es ist ja geistfähig. Es sind ja zwei, der eine heißt Zivi und das Ziro andere. Ziro heißt das eine. Oder Ziro. Ziro, ja, ja. Und das rechte. Das rechte, das hat auch in der erste Stock. Ja. Da war das. Ich weiß auch nicht, wie es genau heißt. Ich kenne den, das heißt, das, aus Prozessen kenne ich den Besitzer, sonst kenne ich den Namen. Aber wann waren Sie eigentlich während Ihrer Krankheit mit Frauen zusammen? Das kann ich nur anhand des Tagebuchs sagen. Tatsächlich. Also wann waren Sie krank, können Sie mir das mal sagen? Ja, 4 Wochen vorher. Also von Ende März wohl? Ja, da steht ja immer nur die ganzen Besuche. Wittmann ist dieser Röntgenologe. Und Kurzwelle, das bedeutet wohl auch noch. Bedeutet wohl auch noch darauf hin. Ja, das ist bei Wittmann, Kurzwelle. Dass Sie die Krankheit haben. Es war auch noch der 4. April. Und haben Sie dieses Treffen in Ihrem Kalender notiert? Das glaube ich nicht. Das war so ein vages Treffen. Alles steht da hier sowieso nicht drin. Ja, am 4. April. Da steht drin, da waren Sie mit OP, also mit Otto Braun im Nordbad. Da können Sie doch an sich nicht mehr so krank gewesen sein. Das ist ein Restaurant. Ach so. Kopf verbunden, eingemummt, Pelzmantel an. Also in dem Restaurant? Das Restaurant. Das ist daneben? Ja, ja. Das hat ja zu der Zeit. Nicht immer. Das öffnet erst am 15. Mai, sein städtisches Bad. Ja, ein Hallenbad. Ach, Nordbad? Ach so, Nordbad hat Hallenbad. Ach so, jetzt verwechseln mit Unrabad. Nicht Unrabad, steht zwar 18, aber interessiert mich nicht. Also am 4. waren Sie im Nordbad. Der Tag kann es ja an sich dann nicht gewesen sein, nicht wahr? Denn Sie haben sich ja in diesem Café da unten getroffen. Ich glaube, es war an einem Mittwoch, weil Oberst Jeckel erzählt hat, dass er Mittwoch seinen freien Tag hat seit seiner Eheschließung. Hielt er sich den Mittwoch frei? Vorwissen muss es ein Mittwoch gewesen sein. Es war der 6., da waren Sie ja bei Stallberg. Bitte? Es war der 6. April, da waren Sie ja bei Stallberg. Nicht wahr? Stimmt doch. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß aber noch, weil Vorwissen erst 2 Stunden in Stallberg zusammen war. Und da drin steht es ja auch: 5 Zähne im Unterkiefer gezogen. Ja, da war das nicht an dem Tag, da war das vorher. Vorher? Ach, natürlich. Das war Kurzwelle, zu Bett gelegen. Ja, das war also ein Mittag vorher. Ich sagte ja 3-4 Wochen vorher etwa. Am 23. Ich auf der Erinnerung. Ich lieg zu Bett. Wieder eine Woche war am 16. März. Ausputztag. Der wird es ja wohl auch nicht gewesen sein. Und wieder eine Woche vorher, Mittwoch, auch Ausputztag. Ja, man kann den Herrn ja ermitteln hier. In seinem Namen ist ein U, meines Erachtens. Ein U ist ein bisschen schwierig. Ja. Ein einsilbiger Name unten im Hause, wo man... Ein einsilbiger Name. Und ein einsilbiger Name mit U, meines Erachtens. Das könnte man ja vielleicht aussprechen. Ja. Wo man eine Anzeige macht gegen eine Frau Grasser wegen Diebstahls. Das ist der im Nebenbüro. Der Oberstädtchen war dabei, sagen Sie. Wobei? Bei diesem Gespräch. Ja, der war dabei, aber ob der das auch gehört hat, das weiß ich natürlich nicht. Und mit Oberstädtchen hat er übrigens geschwärmt von seinem spanischen Besitz, dem hat er auch nichts erzählt, vom Verkaufen, sondern von seinem Retiro geschwärmt. So, da war es für immerhin Dinge, zwar mit mir. Das ist sehr interessant. Er hat immer allen Leuten erzählt, er würde verkaufen, die mit Frau Kurt zusammen. Ja, am Donnerstag, den 7. April, waren Sie mit ihm bei seinen Abends. Ja. Darf ich das mal? Und dann am Freitag, am 8. sind Sie dann weggefahren. Das ist an sich der einzige Abend am 7., wo Sie mit ihm dann in dieser Zeit zusammen waren, nach Ihrem Buch. Bitte sehr. Kaffee Siegestor, das ist schon mal donnerstags mittags. Was ist denn der 8.? Das ist der 31. Das ist der 8. Das ist der Freitag, der 8. Das ist ja schon später. Also Sie wollen jetzt, hier, da bin ich ja krank, hier, OP sehr besorgt. Blumenbesuchs-OPs. Sehr lieb. Das ist die Entschuldigung. Also hier, das sind sehr krank hier. Und da haben Sie sich ja nicht getroffen. Doch. Kaffee Siegestor mit OP. Nachmittags, da war es ja nicht. Siegestor, Kaffee Siegestor war es ja nicht. Nein. Es kann nur an einem Dienstag sein, vielleicht fällt mir jetzt ein Dienstag, aber Oberschickel sitzt sich immer an einem Mittwoch. Hier? Das spreche ich immer. Nachbad, nicht wahr? Es ist abends, montagsabends immer und dienstagsnachmittags ging Braun. 18 Uhr zu Hause, gleich zu Bett. Und dann war er die. Völlig down, ja, das war das. Eine Krankheit, die Braun. Das müsste vorher sein. Noch eins vorhin. Ich liege zu Bett und dann waren schwere Kiebeln, Höhlenvereiterung. Also hier drin steht nichts. Naja, 40 also, Fieber, da vielleicht ja. Doch vorher, ich weiß es nicht. OP, nein. Röntgen, wie besichtigt. Ende des Kaffee trinken. Abendessen bei Humpelmeier. Also, mit dem sich bekommen wir nicht weit. Das stimmt nichts. Aber das ist ja sich gleich. Das wird nicht drinstehen. Das ist ja so. Wenn nicht alles eingetragen haben, nein, vielleicht haben Sie das andere Notizbuch vergessen. Vergessen Sie das, ja. Ja, also Sie waren vor Ihrer, also während Ihrer Krankheit in diesem Café im Parcelle-Block. Ja. Und zwar in diesem Café, das auf ein erstes Stockwerk. Ja, das rechte Café, waren wie Sie man versteht. Im ersten Stock oben. Ja, ersten Stock also oben. Also da muss es nach halb und zwei war, gewesen sein. Gegenüber des Treppenaufgangs ja. Haben wir gesessen. Und ja, das interessiert nicht, wo Sie gesessen sind, das kann wohl niemand mehr. Daran sich genau erinnern, von diesem Personal, aber vielleicht die anderen, aber das spielt keine Rolle. Nun, um wie viel Uhr sind Sie da reingekommen? Nachmittags, das kann ich nicht sagen, Mann. Ja. Es muss so spät sein, dass der Kriminalbeamte erscheinen konnte. Der also hat ja bis 5 Uhr Dienst. Nach 5. Nach 5, ja. Und sind Sie zusammen mit Frauen dort hineingegangen? Ja, sicher. Ja. War Jäckel auch schon dabei oder haben Sie den dort getroffen? Jäckel kam. Jäckel kam und dann kam der Kriminalbeamte und dann kam auch noch irgendein anderer Herr, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Sie waren also sozusagen verabredet mit Jäckel? Nein, wir waren gar nicht verabredet. War das Zufall? Das war Zufall, ja. Und der Kriminalbeamte, was war mit dem? Der war mit Jäckel verabredet. Der hat einen Stammtisch mit Jäckel, dieser Kriminalbeamte. In diesem Kaffeehaus? Immer. Die treffen sich da immer. Na, so um 5 Uhr. Also, Jäckel kommt mittwochs. Und die anderen, also Junggeselle war, kam er jeden Nachmittag. Und jetzt kommen wir nur noch mittwochs. Ja. Uns erzählen. Und nicht der einzige Abend, der mit in Frage käme. Nachmittag war es, das war ja nur eine halbe Stunde. Das wäre natürlich dann schon der und sich der 8. April praktisch vor ihrer Abfahrt, am Tag vor ihrer Abfahrt nach Bonn. Nein, es war weiter vorher. Es war Wochen vorher. Das kann Ihnen ja der Kriminalamt, wann das war, ungefähr sagen. Vielleicht weiß es ja genau. Ich weiß allerdings nicht, wie man das davon gehört. Ja, also es interessiert mich, wann die Pistole abhanden gekommen ist. Und das müssen wir nachprüfen. Ja, klar. Also irgendwelche Anhaltspunkte dafür, wer dann eventuell die Pistole außer Braun besessen hat, können Sie mir gar nichts sagen. Gar nichts weiß ich davon. Haben Sie etwas von Frau Kloh und so weit gehört? Aber ich glaube, Sie traten ja mit ihr nicht in Verbindung. Nein, ich kannte Frau Kloh nicht. Ich weiß nur, dass Frau Kloh eine Waffe hatte. In ihrem Nachtkästchen, hat Frau 100 Mal erzählt, immer wieder. Jeder hätte eine Waffe in seinem Nachtkästchen. Ja, das ist richtig, die fand sich ja. Ja, dann müsste ich aber die Vernehmung heute beenden. Und dann werden wir die einzelnen Sachen nachprüfen, die heute nachzuprüfen sind. Und dann wird es im Augenblick keinen Zweck haben, wenn ich heute Nachmittag die Vernehmung fortfahre, sondern wir werden es vielleicht dann morgen, vielleicht kann ich im Augenblick aber nicht sagen. Nachmittag wird es, werden Sie wahrscheinlich von Herrn Siegel angehört werden, nehme ich an. Wenn ich mir hier erlauben darf, hier einen Antrag zu stellen, weil offenbar mich Frau Brüne gestern missverstanden hat. Und ich wollte ja, ich habe gestern schon vorgeschlagen, Sie wussten sie, nein, Antrag auf mündliche Verhandlung. Da habe ich Folgendes geschrieben, in der Ermittlungssache gegen Frau Brüne geht es sowieso, beantragen wir unter Zurücknahme der von dem Beschuldigten zu Protokoll des Herrn Ermittlungsrichters eingelegten Haftbeschwerde, mündliche Verhandlung zur Haftprüfung anzuraumen. Karl Obert einverstanden, Frau Brüne, wenn Frau Brüne unterschreiben darf. Also die Haftbeschwerde wird dann zum zurückgenommen, jawohl. Also Folgendes. Ich halte es für besser, liebe Frau, in Ihrem Interesse, wenn Sie sich leider hier noch gedulden, so unangenehm es für Sie ist, liebe Frau, ich kann Sie nicht sagen, aber wenn wir jetzt die Akten hier an die Kammer geben, die an sich das ganze Material noch nicht hat, dann glaube ich, dass die sagen, nicht wahr, wir können noch nicht darüber entscheiden, wir können Frau Brüne noch nicht rauslassen und Sie bleiben noch weiter in Haft. Dann haben wir die Möglichkeit, weitere Beschwerde einzulegen als Oberlandesgericht, aber da kommt dasselbe raus. Deshalb bin ich dafür, liebe Frau, so unangenehm es für Sie ist, es ist ein nicht angenehmer Rat, den ich Ihnen geben muss, hier diese Haftbeschwerde zurückzunehmen und Antrag zu stellen auf Haftprüfung. Diese Haftprüfung, mündliche Verhandlung, muss innerhalb von einer Woche nach Antragstellung an sich anberaumt sein. In der Zwischenzeit, muss spätestens innerhalb einer Woche, ich sage das nach der Zivilgerichtsbarkeit, das ist auch noch anberaumt worden, nein. Nun betreibt der erste Staatsanwalt, wie Sie sehen, die Ermittlungen sehr zügig weiter. Ich glaube also, dass wenn wir hier alle Ermittlungen sehr schnell beendet bekommen und die anderen Zeugen, die sich aufgrund der Geschichten immer ergeben, werden ja auch zügig vernommen, dass wir dann schneller vorwärts kommen und wenn dann der erste Staatsanwalt hier den Eindruck hat, den er heute, also einen anderen Eindruck hat als heute, dann glaube ich sicher, dann würde er den Antrag stellen, nicht mal den Haftbefehl aufzuheben, dann müsste an sich das Gericht diesem Antrag entsprechen. Ich darf das so sagen, nicht? Das ist ja. Das habe ich gemacht. Haben Sie das so gesagt? Ja, wenn ich jetzt von Ihrer. Ich sage natürlich. Schuld überzeugt bin, selbstverständlich, aber auch wenn ich berechtigte Zweifel habe, weil ich sie von mir aus auch Antrag stellen. Auch dann. Aber berechtigte Zweifel habe ich nicht. Ja. Dass sie in Verbindung mit der Tat zu bringen sind, ich gebe Ihnen das ganz offen. Naja, das habe ich. Richtige Zweifel haben Sie. Habe ich nicht. Dass sie mit der Tat in Verbindung zu bringen sind. Also, das ist ja auch ich nehme an, dass sie in Verbindung mit der Tat stehen. Das war das ganz offen. Und aus diesem Grund habe ich den Antrag. Einmal sagen Sie nein, einmal sagen Sie nein. Nein, ich verstehe das falsch. Er sagt, er hat berechtigte Zweifel nicht, dass sie mit der Tat in Verbindung stehen. Das heißt also, der erste Staatsanwalt ist der Auffassung und Überzeugung, dass sie mit der Sache in Verbindung stehen, die Frau. Das ist positiv ausgedrückt. Ist klar. Es liegt bei Ihnen, diesen Verdacht zu beteiligen. Soll ich auch richtig, ja. Ich will ja wenn Sie aber alles sagen, was bei der Nachprüfung, als eine Nachprüfung nicht standhält, dann trägt das zur Glaubwürdigkeit Ihrer Aussage wohl nicht bei. Wenn ich aber solchen Giftmischern wie Frau Weigand gegenüberstehe, das ist ja entsetzlich, die Frau, die nur ich habe schon gesagt, dass Frau Weigand wurde nachgeprüft. Es ist nichts bekannt, was irgendwie von Nachteil für Frau Weigand sein könnte. In der kurzen Zeit, Das gibt es doch gar nicht. Da muss man doch die Männer mal prüfen, die ganzen Leute. Aber, das vielleicht... Herr Überreiter, Herr Weigers. Über den Lebenswandel Fischer. Selbst, darüber bin ich mir selbst nicht im Klaren. Aber was mal, sie macht mit den Leuten... Vielleicht wird es jetzt wirklich sein, weil sie doch gesagt hat, glaube ich, dass sie nie den Schlüssel gehabt hat. Nicht, ob man vielleicht ein Heulen hört. Ich weiß nicht, wo der jetzt wohnt. Da wohnt in Bonn. Also das Bonn, Bonn. Ist also was so gerade erfährt. Ja, oder ob, irgendwo drum, ich weiß nicht. Also, ob er weiß, dass Frau Weigand den Schlüssel gehabt hat und vielleicht auch die anderen Untermieter, die damals bei ihm gewohnt haben. Wissen Sie noch, wer das war? Ja, also diese Mitteilung werde ich ja mit Fernschreiber können. Das sind also viele Jahre. In zwei Tagen bin ich sicherlich im Besitz dieser Sache. Und also jede Aussage, alles, was ich sagen, wird sofort überprüft, nicht wahr? Es sind jedes Wort, das wir sagen, nicht wahr? Mit einem Vormittag. Sie müssen sich nur bei Ihrer Vernehmung, weil Sie sich überhaupt schon gründlich überlegen, nicht wahr, bevor Sie etwas sagen. Dann wissen Sie aus der Fülle, dass Sie hier kein Leichter in einem Wechsel geschehen. Ob den Klagen, die Gebetskarte von dem Mantel heruntergemacht hat. Das hat Frau Brüder schon gesagt, Sie selbst. Mhm. Das waren Sie selbst. Sicher. Und wo ist das dann geschenkt, wenn man das noch in Bonn. Hat? In Bonn, im Elternhaus. Und der Mantel, wo blieb der dann? Das weiß blieb ich. Blieb ja alles hängen, blieb das alles. Das weiß ich. Wo der Mantel ist, das kann Frau Brüder nicht angehen. Das hat sie vorher schon gesagt. Ich weiß nicht. Insofern ist ein weiterer Punkt nicht aufzuklären. Insofern können nur die Das Brüder, kann man doch an dem Mantel nicht sehen, die, Gottes Willen. Ja, die Brüder, nur, man sieht es natürlich. Den Mantel würden wir jetzt findet man, das bringt man schon raus. Ich meine, sind Sie einverstanden damit, nachdem ich Ihnen gesagt habe, ja, dass wir die Haftbeschwerde zurücknehmen, die Frau? Ja, also ich muss Ihnen aufgrund meiner Erfahrungen sagen. Ja. Ich meine, es hat keinen Wert, wenn der jetzt nicht mehr. Ich weiß, die kann man nicht mal überzeugen. Ja, das ist doch alles noch im besten Plus und so weiter. Wir können Sie doch nicht rauslassen, die Frau. Deshalb halte ich Sie irgendwas für besser, obwohl es für Sie unangenehm ist, jetzt noch ein paar Tage zu bleiben. Wir brauchen es ganz offen, wenn zunächst die Ermittlungen abgeschlossen sind und dann über den Haftbefehl im Wege der mündlichen Verhandlung entschieden wird. Ich halte das für besser, die Frau. Sagten Sie gestern schon. Und das, Sie dürfen da keine Vorwurf machen, die Frau, dann nachher. Nein. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Also es wird so sein, nicht? Ja, es ist... Ich bin mir vor, hier. Also bitte noch einen Tag Geduld. Einige Tage? Ja, ich weiß es nicht, wie lange... Der Herr Staatsanwalt sagt ja, er muss in Bonn nicht lang mit Kant schreiben und das dauert ein paar Tage, da ja die Zeugen zum Teil nicht hier sind. Herr Staatsanwalt, darf ich mit Ihrer Erlaubnis Frau Brüder an sich den Stift geben? Ja? Aber ich gestatte Ihnen auch, den Bleistift fest zu spitzen. Ja, ich danke zwar. Und bitte, beauftragen Sie mich nicht mehr, Ihre Tochter anzurufen. Ich sage, es könnte der Eindruck entstehen, als wenn ich meine Tochter und sage, ich weiß gar nicht, was überhaupt hier als Zeuge in Frage kommt bei der Geschichte. Und wie. Das möchte ich nicht mehr. Ich stimme Sie anrufen. Es ist nämlich folgendes: heute am 5. das Kind denkt ja nichts. Kinder denken ja nicht heute mehr. Da kommt ein Untermieter, zieht heute ein, Herr, Sie haben den Brief gestern gelesen, Herr Geldmacher, zieht heute ein, dass sie zu Hause ist und wem auf den Mann aufpasst, der kommt nicht ins Haus, der hat schon gemietet durch eine junge Dame. Oder nicht kommt ins Haus? Doch, er zieht sie ihn hinein. Ach so, nein, das nicht sie zu Hause ist. Vielleicht könnte ich hier, also mir ist ja nicht lieber der Herr Polizeimeister, der sie ermittelt, ich möchte nicht sagen, dass ihr... schon auf ihn. Nein, ich mache einen Vorschlag. Der Staatsanwalt hatte hier eine außerordentlich entgegenkommende Weise, betrifft sich darauf, dass er mich seit vielen Jahren kennt, erlaubt, dabei zu sein. Das ist eine ganz hohe Seltenheit. Und ich möchte nicht mal, dass dieses Vertrauen irgendwie dadurch erschüttert wird, dass ich vielleicht der Tochter was sage und so weiter. Und die dann die Sache weiß. Ich kann nur sagen, dass es noch nie da war. Also, das aber sagt zwar überhaupt noch nie da, dass ein Verteidiger nicht war. Dabei sein darf bei einer Vernehmung natürlich. Also wir brauchen bitte das Vertrauen wollen wir bei allen Umständen hier, wir wollen nicht den Eindruck erwecken, die Einverstanden wir brauchen. Ich bin bei der nächsten Vernehmung, wenn ich der Staatsanwalt liebenswerterweise benachrichtigt wieder dabei. Also ich habe Ihnen schon vorgesagt, meine vorgesetzte Dienststelle hat erhebliche Bedenken, aber ich habe es... Bedenken? Gegen mich? Nein, als folgende... Gegen die Anwesenheit des Herrn Parteiwärts bei der Vernehmung. Ich selbst habe mich aber dafür eingesetzt, dass heute zumindest jedenfalls nach Ihrer Gegenwart nicht beanstandet wird. ging es nach anderen Versionen nicht mehr da. Ich kann im Augenblick jetzt nicht beurteilen, ob ich sie morgen Vormittag vernehme, sondern ich muss hier noch weitere Ermittlungen abwarten. Ich kann es im Augenblick nicht beurteilen. Heute Nachmittag wird mit Wahrscheinlichkeit zu rechnen sein, dass vielleicht der Ermittlungsrichter Siegel sie informatorisch anhört. Darf ich das schon abgeben? Ja. Sie können das zu den. Jawohl. Er fragt mich doch was. Er wird einzelne Fragen stellen. Ich bin auch kein Hellseher, ich weiß nicht, welche Fragen er stellen wird. Könnte sich vielleicht ein paar Blätter bekommen, damit sie Notizen machen darf? Oder so? Das ist ja notwendig, damit sie. Wir wollen Sie alles gründlich auf, was Sie noch immer wieder aufgeschlagen haben. Das sind insgesamt drei Bögen, insgesamt 6, 12 Seiten, bitte sehr. Was Sie nicht brauchen, Also Frau, Sie sind nicht böse, wenn ich nicht anrufe, Frau, bitte tun Sie das nicht als Unhöflichkeit von mir. Ich will nicht hier irgendwas tun. Ich weiß nicht, es wäre mir, also ich möchte nicht anrufen, denn ich. Sie rufen nicht. Und es soll gesagt werden, dass ein Herr kommt, der in unser Mieter einzieht? Ja, schönen Gruß von mir und Sie sollte bitte nicht versäumen, zu Hause zu sein, weil der neue Untermieter Geldmacher käme. Ja, der kommt dann heute Nachmittag. Der kommt heute Mittag, hatte er geschrieben. Der Brief ist schon vorige Woche, den haben Sie gestern mitgenommen. Ja, und sagen Sie also, wenn irgendeine Beamtin wegen des Papiers im Bleistift kommt, ich habe es gestattet und habe nichts dagegen, dann hat er ein weiterer Bleistift und vielleicht mehr Papier. Kann man zu lesen nichts haben da oben? Ich habe selbst nichts dagegen. Zu lesen wird hier wahrscheinlich nichts sein. Wir müssen Sie nach Stadelheim überstellt werden. Dann sieht das wohl nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie etwas lesen, nicht wahr? Aber natürlich nur dann, wenn das Betreffende untersucht wird. Denn es ist ein Schreiben da von Ihrer Tochter, das Zahlen enthält. Und ich bin nicht im Plan, was die Zahlen bedeuten sollen. Können Sie mir helfen, ob Sie eine Geheimschrift mit Zahlen haben? Gott, ich bin nicht ausgeschlossen. Zahlen Sie es mir. Und Herr, wenn Sie bitte der Tochter sagen, sie möchte mich nicht anrufen. Nicht? Ja. Ich möchte nicht den Eindruck wecken. Bitte, möchte sie mich nicht anrufen. Nicht? Ja, vielleicht, dass sie es auch versteht, etwas. Ja. Ich könnte vielleicht, wie können Sie das sagen, falls Sie anrufen sollten, dass Sie das haben wollen, sagen Sie. Aber mir ist schon, lieber wissen Sie, wenn Sie es einfach sagen, ich muss immer eine gewisse, Höflichkeit wahren. Ich meine, das ist ganz klar. Das ist wird aber vielleicht auch nicht recht verstanden, wenn das von uns aus gesagt wird. Ich will also schön gewählt sagen. Dann wollen wir Ihre Tochter einschmuggeln. Einschmuggeln? Wann denn? Ist dann Obst in der Wäsche. Also. Aber außer ich betragen, ob ein Schriftstück in der Wäsche sich befinde, hat sie es verneint. Was? Ich habe ihr gesagt, Sie könnte einen Brief an Ihre Mutter schreiben, der Brief ging durch den Ermittlungsrichter. Ach so. Hat mir gesagt, ja. Ach so. Also schon ist ja gesagt, sie natürlich ganz klar. Ich denke natürlich an Schulanlehrer, nicht wahr? Aber das ist unzweckmäßig, Frau. Das wird immer so der Eindruck erweckt, nicht wahr? Das ist Frau. Der Brief ist inhaltlich völlig harmlos, nicht wahr? Ich kann Ihnen den Brief unreichlich geben. Sie rufen wir von Frau Grüne, dass ich nichts erst suchen muss. Das ist, sie schreibt an Ihren Fall 700.360 Küsslein. Das ist Ihr Jargon. Küsleins wahrscheinlich, weil sie es mit 6 Jahren geschrieben hat. 36, 46, 84. 364, verdammt, ich habe nicht verstanden. 364, 6 auf 1, hab schon, danke. Hier bitte, sogar mit S, was ich Ihnen sage. So kenne ich meine Tochter. Ist ganz harmlos. Ganz harmlos. Ja, lass mal an. Sie haben ihn gelesen, nicht wahr? Ich werde einen Vermerk drauf machen, dass Sie ihn gelesen haben. 793.000 Küsleins. Achso. Hat sie mit 6 Jahren zum ersten Mal geschrieben. Das behält der Vater bei und Sie bei mir auch. Der Vater auch? Ja, der schreibt auch. Ich sage mal, vielleicht könnte man wegen der Zahl, wenn das irgendwie in der Verdacht besteht, den Herrn Kossig mal hören darüber. Ich war über diese Angewohnheit. Das interessiert sich nicht. Ich meine nur, wenn er es war, ich kann ihn durchaus verstehen, wenn Sie sagen, hier zahlen, der kann irgendwie die Ansprache sein. Aber wir müssen, was muss alles verbieten, das glauben Sie mir bitte, Frau. Glauben Sie mir das bitte. Ganz neue Möglichkeiten. Sie wissen nicht, keine Ahnung, es wird naturgemäß geworden mit allen Mitteln. Geheim, Schrift und so weiter. Jedenfalls hier waren raffinierte. Hier am Berg. Sie wollten mir liebsten noch den Plan, nicht ganz kurz mal, oder? Ach so. Ja, wenn du über den Witz ist, da haben Sie keine Zeit. Sie können in den Genfer bringen. Wo war der Raffinierte? Der Staatsanwalt meint hier. An diesem Mord, hier waren Raffinierte am Werk. Ja. Ja, dazu bin ich wahrscheinlich. Ich bestimme nicht, dass ich das. Und wenn Sie dann in der Ecke was einfällt, dann schreiben Sie es wieder auf und können Sie es mir morgen sagen. Was denn morgen? Wenn Sie das alles wissen, dann schreiben Sie es auf, damit das nicht weg ist. Aber wenn Sie jedenfalls mir etwas zu sagen haben, ich stehe jederzeit zu Ihnen. Wenn Sie mir etwas nicht hier sagen wollen. Ich hoffe zu Gott, dass mir noch was einfallen wird. Also wenn es selbst wenn ich Sie nichts vernehme und Sie wollen mir etwas sagen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Das war schon besser, nicht? Dann hätte ich mich nicht sagen. Doch, der könnte schon mal beginnen. Und keine Zeit zu verlieren. Es ist natürlich, weil also wenn der Verständnis vor der 11 Uhr da nicht da und es ist 12 Uhr oder halb einer, dann muss er Durchschnitt machen. Durchschnitt machen. Ja, dann fangen wir schon mal an, nicht wahr? Ja, also würde ich mir dann denken, dass ich nochmal bei diesem Tag bin, der ich mal ist, ja, nehme ich dann jetzt schon Platz. Und ich dann die letzte Frage. Herr Staatsanwalt, würden Sie denn bitte fallen lassen wegen der Tropfen? Die sind in meiner weißen Tasche. Ich habe solche Gleichgewichtsstörungen, das sind harmlose Tropfen, die nur meinen Blutdruck irgendwie regulieren. Das kann jeder Arzt ja, verstehen. Ich bin kein Arzt, weil ich weiß nicht. Aber 90 Blutdruck. Ist verständlich und der wird ja seit Dienstag und er ist noch nicht gekommen, sehen Sie mal. Ich soll es denken, ich habe ja, noch so viel. Ja, wenn ich einen Platz ist in der Tasche auch noch der Kaffeepass, wie das war. Ja, wenn Sie mir bitte den kann alles geben, was dann das Blaue, dieses, da ist alles drin, in dem blauen Umschlag, in dem blauen, wo man alles aufbewahrt, wo man Kraftfahrzeugbrief und sowas, Brieftasche, also ich kann auch nicht mehr, nehmen, anstatt sowas, kann es einfach tun. Geben Sie mir einen Schluck Wasser besorgen oder anschließend in den Herrn komme ich, kann auch mal so tun wieder. Eine Teilnahme der Ungerechtigkeit mit dieser Frau, die habe ich gebracht. Die Frage, haben Sie noch mal den Sanitätsort im Ort gefragt? Sonst habe ich von der Frau nichts gehört.